Die Menschen haben die sonderbare Gewohnheit, diejenigen, die auf irgendeinem Gebiete wirklich etwas Rechtes verstehen und sich durch ernste Arbeit und Vorstudien ein Recht erworben haben, mitzureden, ihre Weisheit in wenig besuchten Räumen oder aber dicken, wenig gelesenen Büchern verkünden zu lassen, indes man das allerwichtigste Geschäft der täglichen geistigen Ernährung des Volkes, der Mitteilungen, die durch ihre ungeheure tägliche Verbreitung geradezu das Denken der Massen prägen und umprägen, Subjekten überlässt, deren einzige Berechtigung zu ihrem ungeheuer verantwortungsvollen Berufe in ihrem höchst persönlichen Willen, ihn auszuüben, steht, ohne dass irgendjemand einen Befähigungsnachweis, ja nicht einmal die Zugehörigkeit zur betreffenden Nation oder selbst nur angeborenen Sprachgenossenschaft verlangt würde. Und höchst merkwürdig und ergötzlich wirkt es, so könnte unser Mondbewohner zu berichten fortsetzen, die Verzweiflung der Menschen zu beobachten, wenn es derart einem Feinde ihrer Völker gelingt, das Volkstum zu zerstören, während sie es doch nur sich selber zuzuschreiben haben, wenn sie nicht einmal die bei uns so selbstverständlichen Gesetze des Lebens handhaben, nur geprüfte und erprobte Volksgenossen die tägliche geistige Nahrung fürs Volk herstellen zu lassen. Wer so mit unbefangenen Augen den Wahnwitz unseres Zeitungswesens überprüft und obendrein noch erfährt, mit welch bewusster Meisterschaft Zion sich diesen Wahnwitz zunutze macht, um ihn, sobald es selber zur Weltherrschaft gelangt wäre, ein unbarmherziges Ende zu bereiten, wer dies erfasst hätte und nun als guter Deutscher nicht den einzigen Weg der Errettung darin erblickte, nun seinerseits das politische Tollhaus zusammenzuschlagen, durch eherne, grundlegende Pressegesetze, der verdiente voll und ganz den ihm von Zion bereiteten Untergang. Wenn etwas noch den saumseligen und verschlafenen Deutschen zur Befreiungstat emporreißen könnte, so wäre es das Beispiel des russischen Nachbars, wo es ja dem Judentum gelungen ist, mit Hilfe der kommunistischen Bolschewistenideale das russische Volk derart zu knebeln und völlig wehr- und rechtlos zu machen, dass ein warnenderes Beispiel für das auch dem deutschen Volk bevorstehende wohl nicht gedacht werden könnte. Und wenn der Deutsche weiterhin das abkommandierten Wesen, das Spitzeltum, den jüdischen und vom Judentum eingefangenen Deutschnationalen duldet, ohne sich für eine gründliche Säuberung und Desinfektion zu entschließen, dann wird jener furchtbare russische Zustand bald auch der seine sein, dass ein ganzes Volk nach Befreiung stöhnt, das aber dank der Allgegenwart der Werkzeuge seiner Peiniger diese einmütig gewünschte Befreiung unmöglich geworden ist, da unbarmherzig jeder, der ein Wort des Aufruhrs zu sprechen oder zu schreiben wagt, alsbald erschossen wird. Der Übergang zu solchen schrankenlosen Absolutismus wäre jener Schwindelzustand, wo noch Gegenrede in gesprochenen und gedruckten Worte geduldet wird, welche Gegenrede allerdings Schwindel ist, ein Schwindel, der die Rolle des Leimes spielt, auf welchem die Fliegen samt und sonders zu gehen sich nicht enthalten können, was ja bei Fliegen, die der Sprache und Verständigung scheint es nicht mächtig sind, immerhin begreiflich sein kann, indes es bei Menschen, der dem Judentum heute noch auf den Leim geht, des bereits erstorbenen Nebenmenschen und Volkes nicht achtend, schier unbegreiflich erscheint. Und so wollen wir denn versuchen zu zeigen, wie an den Zeitungen Deutsch-Österreichs bereits die Verjudung und Verwirrung fortgeschritten ist, so zwar, dass von jener Geistigkeit, die Zion wirklich gefährlich werden könnte, in die Masse des Volkes fast gar nichts hineindringt. Dass die Zustände im Deutschen Reiche analog und wenn möglich noch ärgere sind, ist begreiflich, und die Analogie wird sicherlich genügen, auch dem reichsdeutschen Leser die völlig ähnlichen Zusammenhänge klarzumachen. Da haben wir vor allem das meistgelesene Organ, die Neue Freie Presse. Nur durch ein Gleichnis kann diese höchst komplizierte und schwindelhafte Politik verständlich gemacht werden, die dieses Blatt zur gelesensten Zeitung Österreichs macht und bewirkt, dass die meisten Parteien doch irgendwie gute Beziehung zu diesem allen zugänglichen Organe unterhalten. Wahrlich ist dieses anschlussfreundliche, dem Papsttum wohlgeneigte, auf die Wünsche der Entente hoch aufhorchende, auf den Geldweltmarkt eingestellte kapitalistische, sozial empfindende, alle Autoritäten huldigende, jeden klingenden Namen für sich in Anspruch nehmende, sich aus allen Weltteilen und Parteien Fachleute verschreibende Allerweltsblatt, nicht der Hure vergleichbar, die aus den mannigfaltigsten Gründen und zu den verschiedensten Zwecken Macht, Ansehen, Geld, Beziehungen, Protektion, Renommee und so weiter und so weiter sich den verschiedenartigsten Männern hingibt, indes der eigentliche, der Herzensfreund, der wahre Liebhaber, kurz der Zuhälter, sich erst des Nachts unbemerkt und ungesehen von den Tagesbesuchern zu ihr hinschleicht, mit ihr erworbenen Reichtum und heimliche Lust zu teilen? Wie sehr das Gleichnis stimmt, wie ahnungslos die meisten der angesehenen Herrschaften, die sich dieses Organes bedienen, im Grunde darüber sind, dass der wahre Sinn und das wahre Ziel dieses so vielseitigen Unternehmens ja doch Zion und die jüdische Geld- und Weltwirtschaft einzig und allein ist, beweist die Unermüdlichkeit und Unerschrockenheit, mit welcher Männer der verschiedenartigsten Parteien, wohl auch verlockt von der großen Verbreitung der Presse, ihre Gedanken ungescheut daselbst zum Ausdruck bringen. Würde aber Gesinnung und Richtung den meisten Menschen irgend klarer umrissen sein, dann wäre es ja nicht möglich, dass so viele ohne ernstliche Besorgnis um die wirklich sehr bedenkliche Gefahr der Ansteckung diesen Verkehr weiterhin pflegten. Neben vielen anderen, nach außen harm und farblosen, im Geheimen dem gleichen Liebhaber hörigen Tagesblättern, wäre als gutes Beispiel für die psychagogischen Künste des Judentums jenes neue Wiener Journal zu erwähnen, das mit Sensationsnachrichten, mit mannigfaltigster Reichhaltigkeit, bei der es dem Leser ja keineswegs darauf ankommt, ob dieselbe auf Wahrheit beruht oder aber von A bis Z erstunken und erlogen sind, sein vergnügungssüchtiges österreichisches Publikum wohl zu behandeln weiß und bei unzweideutigen judenfreundlicher und symbolzionistischer Richtung doch auch die katholisch-jüdische Allianz in einem Gaukler wie Hermann Bahr zum Ausdruck bringt, der in seinem allsonntäglichen katholisch-weltbürgerlichen Ergüssen ultramontane Freimaurerei oder freimaurerischen Ultramontanismus in seiner Person sieghaft zu verkörpern imstande ist.